Lektion 9, Hörtext 1. Oma hat einen Freund. Das war's soweit. Sonst gibt's bei uns nicht viel Neues. Und bei euch? Was tut sich bei euch, Else? Ach, Oma macht uns Sorgen. Ja, die alten Leute sind halt schwierig. Was ist denn los? Ist sie krank? Krank? Nein, topfit. Der geht's eher zu gut. Stell dir vor, Karin, Oma hat einen Freund. Einen Freund mit 71 Jahren. Das ist doch toll, auch für euch. Da müsst ihr euch nicht dauernd um sie kümmern. Toll? Puh, na, du bist gut. Da musst du mal die Leute hier hören. Sag doch die Verkäuferin im Milchgeschäft neulich ganz spitz zu mir. Na, ihre Frau Mutter wird ja auch immer jünger. Sie ist wohl im dritten Frühling. Sowas muss ich mir am laufenden Band anhören. Ganz Kleinstadt lacht über uns. Ich kann gar nicht mehr unter die Leute gehen. Ach, kümmere dich doch nicht darum, was die Leute denken. Hauptsache ist doch, dass es deiner Mutter gut geht. Dann sag das mal dem Ernst. Der sieht rot, wenn man ihn auf seine Schwiegermutter anspricht. Lächerlich würde sie sich machen. Sich und die ganze Familie mit. Und ich krieg den ganzen Ärger ab. Deine Mutter, sagt er immer. Deine Mutter, die ruiniert unseren guten Ruf. Aber das ist Oma ja egal. Da hat sie recht. Sollen die Leute doch reden und sich das Maul zerreißen. Und dein Mann, der soll ganz ruhig sein. Der wollte doch mit deiner Mutter noch nie etwas zu tun haben. Aber wie sie sich aufführt, Karin. Schlimmer als ein Teenager. Du kennst doch Oma. Seit Opas Tod hat sie immer nur schwarz, grau und weiß getragen. Du solltest mal sehen, wie sie sich jetzt anzieht. Ganz bunt, sogar rot und gelb. Und immer nach der neuesten Mode. Die Haare hat sie auch gefärbt. Und sie rennt jetzt jede Woche zum Friseur. Sie läuft rum wie ein Papagei. Und was das kostet? Früher hat sie jeden Pfennig zweimal umgedreht. Jetzt schmeißt sie mit dem Geld nur so um sich. Und sie trägt jetzt auch Hosen. Das hat sie früher nie gemacht. Lass sie doch. Ihr muss es doch gefallen. Warum sollen sich alte Leute nicht schick machen? Na ja, du verstehst das nicht. Du lebst halt in Berlin. Aber hier bei uns in Kleinstadt, da denkt man anders darüber. Sie hat sich völlig verändert. Früher hat sie sich immer beschwert, dass wir keine Zeit für sie hätten. Heute ist sie immer auf Achse. Und wenn sie mal bei uns ist, redet sie nur noch von Otto. Otto sagt, Otto meint, Otto hat dies gemacht, Otto hat jenes gemacht, Otto hier, Otto dort. Ich kann's nicht mehr hören. Früher hat sie immer gesagt, der Josef, mein Vater, sei für sie immer der einzige Mann in ihrem Leben. Und heute? Weißt du, was sie heute sagt? Ich war dem Josef mein ganzes Leben lang treu, jetzt bin ich mir mal treu. Recht hat sie. Lass sie doch ihr Leben noch genießen. Sie hat doch wirklich bisher fast nur für andere gelebt. Also mir ist das ja egal. Soll sie doch machen, was sie will. Aber sie ist jetzt auch noch Urgroßmutter geworden. Da sollte sie doch etwas mehr Zeit für die Familie haben. Stattdessen will sie den Winter in Spanien verbringen. Mit Otto natürlich. Und dafür kauft sie für teures Geld einen Campingbus. Jetzt kann sie es kaum noch erwarten, loszufahren. Mir kann's ja egal sein, was Oma mit ihrem Geld macht. Aber Oma und Camping? Und das in Spanien? Und gleich für ein halbes Jahr? Früher hätten sie keine 10 Pferde aus Kleinstadt heraus.